Oh, ohne Langeweile, ohne Hast und mit viel Spaß. Unbesiegbar und verletzlich, Leben konnte niemals gehen. Dass sich das mal ändern würde, konnte dort noch nicht sehen. Steht ihr plötzlich still, besiegbar und verletzlich, stehe ich auf meinem Platz. Tage sind jetzt wie ein Tag und ich hoffe, dass bleibt. Doch tief in meinem Innern weiß ich, dass die Zeit mich treibt. Zeitgeist an, dass mich verschonen mag. Zeit.